Ich bin gestern auf dieses Video von Susi Grime gestoßen. Susi behandelt in ihrem Video unter dem pseudo-selbstironischen Hashtag Männerhass den Begriff Mansplaining. Der Begriff beschreibt eine Gesprächssituation, in der ein Mann eine Frau unterbricht und ihr etwas erklärt. Witzig, dass ich das in meinem Antwortvideo zu Kitty noch ironisch verwendet habe und sich da jetzt direkt jemand ernsthaft drüber beschwert. Aber schauen wir uns mal an, was Susi zu sagen hat. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Susi Grime und weil ich Feministin bin, muss ich mir leider immer wieder an den Kopf werfen lassen, dass ich doch eine Männerhasserin sei. Den Vorwurf muss man sich wohl gefallen lassen, wenn man sexistische Begriffe wie Mansplaining ernsthaft verwendet. Du schreibst unter dein Video Fuck Sexism, aber fasst stets an den Kampf der Geschlechter an. Ist dir bewusst, wie heuchlerisch das ist? Ich habe diese Woche zufällig einen Bekannten getroffen, der heterosexuell ist und sich selbst auch als Feminist identifiziert. Okay. Kleine Zwischenfrage. Warum erwähnst du, dass dein Bekannter heterosexuell ist? Ist dir die Sexualität von anderen Menschen ernsthaft so wichtig, dass du sie wirklich als allererstes erwähnst, obwohl sie für den Rest der Geschichte komplett irrelevant ist? Aber okay. Wir sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann hat er irgendwann echt den Vorwurf geäußert, dass ich mich selbst ja eigentlich nicht Feministin nennen dürfte, da ich mich jeden Tag schminke. Sein Argument war, dass ich damit das Schönheitsideal der westlichen Welt propagiere und das durch und durch antifeministisch ist. Danke für dein Mansplaining. Gut, dass dein Bekannter ein Trottel ist, hätte dir in dem Moment klar sein müssen, als er dir gesagt hat, dass er ein Feminist ist. Aber in puncto Verlogenheit ziehst du hier ja direkt nach. Du wertest seine Einwände direkt ab, aufgrund seiner Fortpflanzungsorgane. Dann verallgemeinerst du sein Verhalten als typisch männliches Merkmal unter dem Begriff Mansplaining. Hier findet also eine Stigmatisierung aufgrund des Geschlechts statt. Aber ja, fuck Sexism, richtig? Wenn du ein Mädchen oder eine Frau bist, dann ist es dir in deinem Leben wahrscheinlich schon mal vorgekommen, dass dein Gesprächspartner, der zufällig männlich war, versucht hat, seine Meinung mit einer Vehemenz in deinen Schädel reinzudrücken, wie es so manch ungeschickter Sexpartner mit seinem Penis und deiner Vagina tut. Ja, Männer werden nie unterbrochen, Frauen lassen einen immer ausreden. Das Wichtigste in einem Gespräch ist definitiv das Geschlecht der Gesprächsparteien. Heil Feminismus. Ich weiß, einfach unglaublich. Im Gegensatz zum Verschicken ungefragter Dickpics ist das Mansplaining allerdings ein sehr, sehr unterbewusster Prozess. Macht ihn nicht irgendwie besser. Das liegt schlicht und ergreifend an der Sozialisierung mit traditionellen Rollenbildern aller, wenn Männer reden, halten Frauen die Fresse. Wer kennt ihn nicht? Den alten Kinderreim für Mädchen. Sei leise, wenn das Büblein spricht, weil du sonst auf die Fresse kriegst. Gerade Mütter, die für die Sozialisierung ihrer Kinder ja ein wichtiger Faktor sind, sagen ihren Söhnen vermutlich permanent: Pass mal auf, wenn ich dir was erkläre, unterbrich mich einfach und dann halte ich auch meine Fresse. Ich will das Wort Mansplaining auch gar nicht verwenden, um sexistisch gegenüber Männern zu sein. Ich bin immer dafür, dass der Klügste spricht. Aber in vielen Fällen ist der Klügste eben die Klügste und nicht der Klügste. Und wie immer bei solchen Sätzen gilt: Alles, was vor dem Aber steht, ist gelogen. Ich habe nichts gegen Ausländer, aber ich habe ja dran gedacht, aber ich will das Wort nicht sexistisch verwenden, aber Mann, warum spielt für dich denn immer so eine große Rolle, ob da ein Typ oder eine Typin steht? Naja, fuck Sexism, richtig? Tatsächlich gibt es mehrere Studien, die belegen, dass Männer gar nicht so ungern reden, wie es immer heißt. Die Studien sagen, dass Frauen öfter unterbrochen werden als Männer, dass schon in Klassenzimmern Jungs öfter zu Wort kommen als Mädchen und dass später im Business auf der Entscheidungsebene von Gesprächen Männer 75% der Diskussionen dominieren. Es nervt. Als würde Frauen generelles Redeverbot erteilt werden. Und dass Jungen in unserem Schulsystem schlechter abschneiden, lässt du natürlich komplett unerwähnt, weil es nicht deinem Narrativ entspricht. Ein klassischer Bestätigungsfehler. Wetten gleich mansplaint einen Typ in den Kommentaren, warum das alles gar nicht stimmen kann? Und zack, willst du einen Maulkorb mit einer selbsterfüllenden Prophezeiung verhängen. 1 + 1 = 3. Wetten, dass mein Mathelehrer mir gleich sagt, dass das ja gar nicht stimmen kann? Ja, ich weiß, es sind totale First-World-Problems, dass ich mich jetzt darüber aufrege, dass Männer mich manchmal auf eine Art und Weise unterbrechen, wie Frauen das nie einfallen würde. Siehst du, solche generalisierenden Aussagen und Ansichten sind dafür verantwortlich, dass wir teilweise so festgefahrene Geschlechterrollen haben. Aber herzlichen Glückwunsch dazu, dass du einen großen Beitrag zu dem Problem beiträgst, das du eigentlich selber bekämpfen willst. Feminismus ist die völlig verrückte Vorstellung. Dem kann ich mich nur anschließen. Dass Frauen auch Menschen sind. Ich mag es einfach unglaublich gerne, wenn man mich beim Reden aussprechen lässt. Und dass Männer manchmal die Fresse halten bei Lebenserfahrungen, die sie ohne Muschi gar nicht haben können. Du hast deine Muschi, ich darf nichts sagen, du hast recht, ich liege falsch. Heil Feminismus. Es wäre echt schön, wenn du dich ansatzweise an deine eigenen Maßstäbe halten könntest oder zumindest so selbstreflektiert wärst, um zu sehen, dass so vieles, was du ihr von dir gibst, maximal heuchlerisch ist. Wie würdest du ein Video mit Hashtag Frauenhass finden, in dem gesagt wird, dass Frauen einen immer nervig unterbrechen und sie mal die Fresse halten sollen, wenn es um Themen geht, bei denen man nur mitreden darf, wenn man einen Penis hat? Unterm Strich, ich als Frau, die ja auch ein Mensch ist, mag es, wenn man mich ernst nimmt. Ich könnte dich locker ernster nehmen, wenn du dich an deine eigenen Wertvorstellungen halten würdest. Hashtag Fuck Sexism. Liebe Jungs und Männer da draußen, wenn ihr nach diesem Video noch immer der Meinung seid, dass ich keine Feministin sein kann, weil ich mich gerne schminke, dann lest doch bitte meinen Weiß-Artikel, warum meine Brust-OP und Feminismus kein Widerspruch sind. Guck, genau das ist das Problem. Mir ist deine Schminke und deine Brust-OP scheißegal, aber du nimmst es einfach an, weil du das Verhalten von deinem komischen Trottelfreund einfach auf die gesamte männliche Bevölkerung überträgst. Mansplaint es mir in den Kommentaren. Mädels, macht euch schon mal Popcorn. Ja, so kann man natürlich die Geschlechter gegeneinander ausspielen. Nach dem Video kann ich definitiv sagen, dass Susie Grime nach objektiven Maßstäben eine der größten Sexistinnen ist, die auf YouTube anzutreffen sind. Widerlich und heuchlerisch. Macht's nicht wie sie. Pack Sexism und bleibt logisch.